Ich denke auch, dass das gravierende Auswirkungen auf eine gesamte Schülergeneration haben könnte. Hi zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Lehrermangel. Es ist festgestellt worden, dass die Prognosen zu den Schülerzahlen in Deutschland etwas falsch gelaufen sind. Das bedeutet, einige Bundesländer sind dramatisch von Lehrermangel betroffen. Ein Beispiel haben wir in Dresden, wo an einer Schule nicht nur der Direktor unterrichten musste, sondern sogar einige der Eltern kurzfristig einspringen mussten, um sich vor die Tafel zu stellen an einigen Tagen. Das betrifft genau, also mitunter auch das Bundesland Sachsen, aber auch Berlin. Das sind Länder, die ganz besonders, also auf einer dramatischen Art und Weise inzwischen versuchen, aus allen Ecken der Bevölkerung tatsächlich als Quereinsteiger Personen als Lehrer einzustellen. In Berlin ist es äußerst dramatisch. Der Anteil der 2017 als Lehrer über das Bundesland eingestellten Lehrer betrug über 40% der Neueingestellten. An den Berliner Grundschulen sieht es richtig chaotisch aus, denn genau da ist die Anzahl der Quereinsteiger richtig hoch. Der Vize-Gesamtpersonalrat-Vorsitzende Dieter Haase beschwert sich übrigens auch über die Qualifikation der Quereinsteiger. Erschwerend kommt hinzu, dass unter den Quereinsteigern die Qualität der Bewerber inzwischen deutlich gesunken ist, sagte Haase der Berliner Zeitung. Es seien auch Leute eingestellt worden, die aus seiner Sicht nicht hinreichend gut Deutsch sprechen. Dem Ganzen versucht man jetzt so ein bisschen entgegenzuwirken. Es werden mehr Lehrerausbildungsstellen ausgeweitet, es werden sogar Leute aus ihrer Pension geholt, um halt der ganzen Welle so ein bisschen standzuhalten. Es werden Gehaltserhöhungen gefordert für Lehrer. Ja, also all diese Maßnahmen treffen zu. Allein in Sachsen sollen dann 2000 neue Studienplätze für entsprechende Studiengänge eingerichtet werden, um den Lehrermangel Herr zu werden. Es ist aber so, dass wenn diese Personen ihre Studienabschlüsse haben, tatsächlich zu dem Zeitpunkt es keine Stellen mehr geben wird. Denn die Prognose lautet, durch die massive Einstellung von Quereinsteigern, die über keine pädagogische Ausbildung verfügen, sondern nur über irgendeinen vielleicht für das Schulfach relevanten Hochschulabschluss, tatsächlich bis 2022, zumindest in Berlin, keine leeren Stellen mehr verfügbar sein werden. Also zum Zeitpunkt, an dem diese Absolventen diese Lücke hätten füllen sollen. Das ist richtig. Also das zeigt sich einfach nur, wie der Verlauf auch, wie das überhaupt passiert ist. Es gab ja einen gewissen Geburtenknick oder gewisse Geburtenrate Einknick in den 90ern. Somit hat man gesagt, okay, es werden weniger Kinder da sein, also werden wahrscheinlich weniger Lehrer brauchen. Somit wurden auch viele Lehrerstellen gekürzt. Und das ist das, was sich jetzt gerade so ein bisschen rächt. Denn man hat nicht erwartet, dass die Bevölkerung auf einmal doch explodiert. Nicht nur Quereinsteiger werden an Grundschulen befördert, sondern auch Leute wie zum Beispiel mit Gymnasialausbildung. Das heißt, Leute, die eigentlich studiert haben auf Gymnasiallehramt, werden geordert, zu Grundschulen zu gehen. Was besonders gravierend ist, weil der Grundschullehrer pädagogisch im Rahmen der Studiengänge komplett anders ausgebildet wird als für höhere Altersstufen. Wir haben ja zu dem Thema Demografie auch schon mal ein Video gemacht und es gab auch viel Kritik von euch, zu sagen, dass diese ganzen Prognosen genauso wertvoll sind wie Teeblätter lesen. Man kann ja nur prognostizieren, wie sich das Ganze graduell entwickelt. Also andere Faktoren können ja nicht mitgerechnet werden. Und genau das ist hierbei passiert und wird wahrscheinlich auch 2025 auch der Fall sein. Was hat das denn jetzt für Auswirkungen ökonomisch und organisatorisch? Es müssten bis zum Jahre 2025 2400 neue Grundschulen eingerichtet werden. Und für die Bildung müssten dann auf Bundesebene sogar in allen Bundesländern zusammengerechnet im Jahr 4,7 Milliarden Euro mehr investiert werden. Ja, Gustavo, was sagen wir jetzt dazu? Ich meine, das sind ziemlich krasse Zahlen und eigentlich sehr, sehr düstere Aussichten. Ja, also das, was mir am meisten Gedanken macht, ist nicht unbedingt das, was sich, nachdem diese Personalmängel ausgemerzt worden sind, tatsächlich ereignet, weil da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich wieder Fachkräfte Kinder unterrichten werden. Das, was mir Sorgen macht, ist eine ganze Schülergeneration, die von Quersteigern ausgebildet werden wird und wie sich das dann auch volkswirtschaftlich, sozial und kulturell auf uns auswirken wird. Werden diese Kinder, die so erzogen werden von Quereinsteiger, die, wie du zum Teil gesagt hast, nicht einmal die Amtssprache richtig und die Unterrichtssprache richtig beherrschen? Ich korrigiere ganz kurz, das ist die Meinung von Dieter Haase, dass sie nicht ausreichend Deutsch sprechen. Also okay. Wie gut ihre Deutschkenntnisse sind, können wir hierbei jetzt gerade nicht feststellen. Okay, das heißt aber, sie verfügen dennoch nicht offensichtlich über die pädagogischen Fähigkeiten oder die pädagogische Ausbildung. Zum anderen ist es so, dass sie an sich vielleicht nie mit Kindern zu tun hatten, weder privat oder beruflich, und darüber hinaus noch nicht überprüfbar ist, wie ihre Fachkenntnisse sind oder wie lange sie ihre Fachkenntnisse nicht eingebracht haben. Denn dass irgendjemand irgendeinen Hochschulabschluss in Physik 1972 gemacht hat, bedeutet nicht, dass diese Person noch in der Lage ist, Physik in einer Hauptschule, Realschule oder in einem Gymnasium zu unterrichten. Das ist richtig, aber jetzt gehen wir erst einmal von den Grundschulen aus, denn da sind ja jetzt die meisten Quereinsteiger, und da ist das Ding nicht ihre fachliche Qualifikation, meiner Meinung nach, sondern ihre pädagogische Qualifikation. Absolut, das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Ja, selbstverständlich, sonst wären es ja keine unterschiedlichen Studiengänge in den deutschen Hochschulen. Es gibt ja den Studiengang in den sogenannten PHs, pädagogischen Hochschulen, spezialisiert auf Grundschulpädagogik und Sonderpädagogik und andere Lehrgangsstudiengänge, zum Beispiel auch für Gymnasien, die im Grunde genommen nichts anderes sind als normale Studiengänge mit etwas Pädagogik. Ja, das heißt also, es gibt hier auch das Problem, dass selbst wenn jemand, der erfahrener Lehrer ist, zum Beispiel einer gymnasialen Oberstufe, nicht unbedingt adäquat und Grundschulkinder unterrichten kann, weil dieser Person auch sicherlich dann auch diese pädagogischen Fähigkeiten fehlen. Ich glaube, auch Eltern werden ein ziemlich mulmiges Gefühl dabei haben, ihre Kinder jemandem zu überlassen, der zwar vielleicht fachlich super kompetent ist und ganz viel weiß, aber eine absolute Null mit Kindern und absolut keine Ahnung von Pädagogik hat. Zumindest von der Pädagogik von der ersten bis zur vierten bzw. sechsten Klasse. Absolut. Das heißt also zusammenfassend, ich denke auch, dass das gravierende Auswirkungen auf eine gesamte Schülergeneration haben könnte. Und damit auch auf alle Bereiche der Gesellschaft, Wirtschaft, Soziales. Und es ist erstaunlich, dass in einem Land wie Deutschland sich man bei den Prognosen um eine Zahl von 1 Million Schüler vertan hat. Also eine ungeheuer große Zahl. Auf jeden Fall eine interessante Nummer, aber wie siehst du die Zukunft entwickeln? Ich glaube, hast du das Gefühl, man hat aus seinen Fehlern gelernt oder macht man dieselben Fehler nochmal? Wir reden hier von Prognosen, die sicherlich dann auch einige Jahre älter sind. Das heißt, ich denke nicht, dass diese Prognosen 2 Jahre alt sind. Es machte sich aber nur niemand die Mühe, tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn das schon im Bereich Schülerzahlen und entsprechende Kapazitäten passiert, möchte ich nicht wissen, was uns vielleicht in unserer Generation bereits schon in Bezug auf die Renten erwartet. Fällt auch gerade ein, ich meine, als ich noch zur Schule ging, das musste so, ich weiß nicht, 7., 8. Klasse gewesen sein, auch da gab es schon Demos, auch wo wir mit Lehrern und mit anderen Mitschülern demonstriert haben, quasi gegen einen Lehrermangel, dass es nicht genug Lehrer waren. Ich meine, war das Signal damals immer noch nicht verständlich oder... Ich frage mich halt immer, wie kommt es immer, dass immer mehr Lehrer fehlen, wo quasi jeder Zweite, wenn du am Campus fragst oder so, Lehramt studiert. Also irgendwo geht da was verloren, aber ich habe keine Ahnung, wie zur Hölle das passiert. Ja, das weiß ich. Ich gehe einfach davon aus, dass man diese demografischen Prognosen aufrechterhalten hat, weil es passte. Man sagt einfach, wir schließen hier eine Grundschule, wir schicken dort einige Lehrer in Frührente, es gibt weniger Kinder. Und zugleich sparen wir öffentliche Ausgaben. Es war eine Ausgabenliquidierung. Das heißt also, man wollte über das Bildungswesen mit der Ausrede der demografischen Entwicklung sozusagen etwas einsparen. Aber wie seht ihr das? Habt ihr das Gefühl, dass man den Lehrermangel von weitem her erkennen hätte können? Oder denkt ihr, dass es eine Unmöglichkeit ist, tatsächlich treffende Prognosen überhaupt zu treffen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Channel, drückt auf das Glöckchen, um kein Video zu verpassen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.